ein öffentliches Gebäude ohne Türen, nur Seiten, die atmen und mich nach meinem sprachlichen Ausweis fragen. Ich antworte mit einem Akzent, den ich nie gewählt habe. Ein Handgepäckstück schwerer als meine eigene Geschichte. Schibullet ist ein Passwort, aber hier schließt es dich nicht aus. Es schließt dich ein in den Moment, in dem Sprechen schon ein Hindernis ist. Autistische Menschen, Migrantinnen, Stimmen, das Breichertett. Rohdateien, die das System nicht randet. Publizieren ist kein Produkt, sondern eine soziale Geste. Verkleidet als Buch, ein Workshop, der sich in sich selbst faltet, um dir beizubringen, dass Sprache lernen nicht Vokabeln pauken bedeutet, sondern einen Raum zu bauen, in dem Wörter kein Visum brauchen. Bilder rufen nichts hervor, sie behaupten. Fotografien, die sich weigern, poetisch zu sein. Beweisstücke dafür, dass die Welt weiterläuft, auch wenn du an ihr vorbeistrollst. Optische Werkzeuge für Stimmlosigkeit oder für Stimmen, die niemand entschlüsselt oder für Frequenzen, die der Mainstream mit seiner Antenne nicht empfängt. Chip Olech ist ein Katalog von Seitenprojekten, doch jede Seite ist ein pädagogisches Schlachtfeld. Jedes Buch ist ein politisches Gerät, das war, was ist eigentlich der Beruf des Künstlers? Und du antwortest mit peinlichem Schweigen, unsicher, ob du Autor, Leser oder ein Passant im falschen Flur bist. Die Dichotomie ist Absicht, soziale Praxis, konzeptuelles Objekt. Es ist, als würde man dir sagen, dieses Buch bringt dir das Sprechen bei, aber prüft gleichzeitig deine Aussprache. Du fühlst dich wie ein Schüler, ein Spracharbeiter, ein Migrant in deiner eigenen Grammatik. Hier wird das Bild zum Verb, das Publizieren zur Arbeit und die Arbeit zur Sprache. Ein Produktionszyklus, der Möglichkeiten statt Waren herstellt. Neue Räume, in denen Sehen und Sprechen sich überlappen, wo Kunst aufhört, Dekoration zu sein und beginnt, Infrastruktur zu werden. Chip Olech gibt dir keine Antworten, sondern Werkzeuge. Du benutzt sie falsch, dann besser, dann anders. Bis du merkst, dass Selbstbestimmung kein abstrakter Begriff ist, sondern ein Buch, das dich ansieht und sagt: jetzt bist du dran, schreib dich ein.